so wie du. Doch keine lacht so wie du. Bitte lach mir doch mal zu. Die eine spricht so wie du, die andere singt so wie du. Doch keine küsst so wie du. Ja, das merkt man doch im Nu. Bitte, bitte, bitte, bitte, schau mich doch mal an, denn ich bin der richtige Mann. Bitte, bitte, bitte, bitte, sag mir, wo und wann man sich sehen kann. Die eine geht so wie du, die andere tanzt so wie du, doch keine küsst so wie du. Ja, das merkt man doch im Nu.